Guten Tag. Guten Tag. Atish ist mein Name. Ich bin auf dieser Station als diensthabender Arzt tätig und würde mit Ihnen diesen Aufnahmegespräch führen. Wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, bitte sagen Sie mir Bescheid. Okay. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache jemand hilft mir. Ja, ich habe also starke Schmerzen, ja. Gut, ich werde jetzt ein paar persönliche Fragen stellen, danach gleich zu Ihnen aktuellen Beschwerden übergehen. Okay? Darf ich Ihren Namen erfahren? Ja, Sorry. natürlich. Ich heiße Natalia Krämer. Natalia Krämer. Könnten Sie bitte Ihren Vorname und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja. Natalia, das ist Natalia. Und Krämer, Kr, A Umlaut, also Mer. Natalia Krämer. Frau Krämer, wie alt Frau sind Sie? Krämer, genau. Frau Krämer, wie alt sind Sie und wann sind Sie genau geboren? Ich bin 76 Jahre und ich bin am 4.8. 49 geboren. 49. Okay. Wissen Sie, wie viel wiegen Sie und wie groß Sie sind? Ja, also in meinem Ausweis steht, dass ich 1,68 bin. Vielleicht bin ich inzwischen ein, zwei Zentimeter kleiner. Man schrumpft ja mit dem Alter. Und ja, mein Gewicht weiß ich zu genau. Ich wiege so ziemlich 80 Kilo, ja. 80 Kilo. Wie groß sind Sie? Wiederholen bitte. 1,68 Meter. Okay, Frau Kramer, was führt Sie zu uns heute? Wie können Ihnen helfen? Ja, also ich habe mit einem Mal solche heftigen Schmerzen. Also das sind, also das ist so im Rücken und zieht bis in den Bauch rein und in den Rücken hoch und es geht sogar also bis in den Unterschenkel, in den Oberschenkel rein, ja. Also praktisch die ganze linke Seite, da tut es mir so heftig weh und das krampft so richtig zusammen und das sind also so starke Schmerzen, das hat so ein bisschen angefangen vor 2 Tagen und jetzt sticht es und zieht, also ganz übel, ja. Okay, ich verstehe, dass Sie 2 Tagen Rückenschmerzen Ja. mit linksseitige Oberschenkel ausstrahlen Ja. und die Schmerzen sind krampfartig. Sind? Krampfartige, Ja, oder? genau, ja, und Okay. es sticht und zieht und ja, und was mir auch aufgefallen ist, also irgendwas ist mit dem Wasserlassen. Also ich muss ständig auf die Toilette und es tut sehr, sehr weh und es brennt. Und ja, heute Nacht musste ich auch, glaube, 4-mal bin ich aufgestanden, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, ich muss jetzt zur Toilette. Und ach, und also jetzt, heute Nacht habe ich mich auch jetzt so schlapp gefühlt und so schlecht. Ich habe mit einmal gefroren also ja, obwohl ich im Bett lag, war mir mit einmal eiskalt und ich habe so gezittert. Und schlecht ist mir vor Schmerzen, wirklich. Okay, Frau Krämer, wie stark sind die Schmerzen auf einer numerischen Skala von 0 bis 10, wobei 0 ist keine Schmerzen und 10 ist unerträglich Schmerzen bedeutet? Naja, unerträglich. Also, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist ein bisschen schwer. Vielleicht so zwischen 6 und 7 oder so. Okay. Strahlen die Schmerzen außer Oberschenkel in der anderen Körperregion aus? Ja, eigentlich ist das so auf die linke Seite beschränkt, also auf den Rücken, so auf die Seite. Da tut es überwiegend weh, ja. Okay. Gibt es etwas, was die Schmerzen vermindern oder verstärken? Also ganz starke Schmerzen habe ich natürlich, wenn ich auf die Toilette gehe. Ja, aber das sind dann andere Schmerzen. Das ist dann dieses fiese Brennen beim Wasserlassen. Das tut richtig weh. Und dann habe ich eigentlich auch das Gefühl, dass es dann auch im Rücken gerade noch mal schlimmer wird. Ja, und wenn ich dann wieder im Bett liege und wieder mich schön warm mache, habe ich das Gefühl, dass es ein klein bisschen besser auszuhalten ist. Und ich glaube auch, dass es im Liegen ein klein wenig besser ist, als wenn ich jetzt rumlaufe, ja. Okay. Haben Sie Fieberprogramme? Also ich fühle mich tatsächlich heiß, aber ich habe mich nicht gemessen. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben Schüttelfrost. Ja, also heute Nacht habe ich das vor allen Dingen gehabt. Da war mir mit einmal ganz kalt und ich habe so gezittert und dann habe ich mich schön warm zugedeckt und ja, ich war eigentlich zu schlapp. Am liebsten hätte ich mir noch einen warmen Tee gekocht, aber ich war irgendwie zu schlapp. Ich konnte es gar nicht. Okay. Leiden Sie unter Atemnot oder Husten? Nein, nein, nein, husten muss ich nicht. Nein, nein. Okay. Leiden Sie unter Herzrasen, Herzklopfen, Herzstolpern? Nein, nein, ich habe nur diese Schmerzen also im Rücken und beim Wasserlassen eben. Das ist richtig übel, ja. Okay. Haben Sie bemerkt, dass Wasserlassen Farbveränderungen? Das war es? Haben Sie bemerkt, dass Ihren Wasserlassen Farbveränderungen gibt? Also, ich gehe ja nun alle, ja, ständig auf die Toilette und was mir aufgefallen ist, dass das ein bisschen dunkler aussieht als normal. Okay. Und es stinkt auch ziemlich übel, also es riecht nicht gut. Stinkt. Okay. Wie häufig müssen Sie auf die Toilette gehen? Also bestimmt häufiger als jede Stunde, also mehr. Ja, also wenigstens jede Stunde einmal. Und in der Nacht, ja, vielleicht so alle 2 Stunden. Okay. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang? Ja, manchmal bin ich so ein bisschen verstopft, dann muss ich so ein Granulat einnehmen gegen Verstopfung. Das hilft mir dann eigentlich immer ein bisschen. Aber also das nehme ich nicht regelmäßig, das nehme ich nur, wenn ich das wirklich brauche, ne? Okay. Wie ist Ihr Appetit? Naja, also im Augenblick ist er nicht gut. Also heute mochte ich nicht viel essen und gestern auch nicht. Aber normalerweise schmeckt es mir eigentlich gut. Ja, ich muss halt ein bisschen aufpassen, weil ich ja schon ziemlich lange so einen Alterszucker habe. Na, aber ja, eigentlich also habe ich das ganz gut im Griff mit den Medikamenten und da muss man ja auch nicht so strenge Diät halten. Also eigentlich schmeckt es mir schon sehr gut, ja. Aber jetzt, wie gesagt, die letzten Tage war das nichts mit dem Essen. Ich vermute, dass Sie nicht gut schlafen Nee, heute werden. Nacht habe ich ganz schlecht geschlafen, wirklich. Aber normalerweise geht es eigentlich? Kann ich eigentlich schon ganz gut schlafen, ja. Das ist jetzt nur so die letzten Tage, dass es halt wirklich übel war. In letzter Zeit haben Sie bemerkt, Ihren Gewicht ab oder zugenommen. Na schön wäre es, wenn ich ein bisschen abgenommen hätte, aber nee, habe ich leider nicht. Ihr Gewicht ist stabil, oder? Bitte? Stabil, oder? Ja, das ist immer gleich, ja. Okay. Frau Krämer, ich möchte wissen, ob Sie rauchen. oder Alkohol trinken. Ja, die Sünden, ja. Also ich rauche, also ja, inzwischen nur noch so eine halbe Schachtel am Tag, ja. Halbe Schachtel am Tag. Seit wann rauchen Sie? Ach, schon ewig. Also, ja, schon als junge Frau habe ich angefangen und früher habe ich mehr geraucht. Da habe ich eine ganze Packung am Tag geraucht. Und ja, jetzt sind die auch so teuer geworden und so. Und ja, jetzt, also ein bisschen weniger rauche ich jetzt schon. Also, wie gesagt, früher ein Päckchen am Tag und jetzt, ja, so vielleicht so seit 10 Jahren, 15 Jahren. So, dass ich nur noch ein halbes Päckchen am Tag brauche. Okay, trinken Sie Alkohol? Ja, also ich trinke sehr gerne abends mal ein Glas Rotwein oder auch im Sommer, wenn es warm ist, trinke ich auch gerne eine Flasche Bier oder auch mal, ja, wenn es sehr warm ist, zwei oder so. Und wenn es was zu feiern gibt, natürlich ja auch mal ein Glas Wein extra, ja. Okay, bitte nehmen Sie nicht persönlich, aber das ist eine Routinefrage. Hatten Sie oder haben Sie Kontakt mit den Drogen? Drogen, nee, also das habe ich nie probiert. Alkohol und Zigaretten, ja, aber Drogen, nee, nee, da habe ich mich nie dran getraut. Gut. Frau Krämer, haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten gegen Ja, besondere? also ich habe so ein bisschen so eine Empfindlichkeit bei Hausstaub, ja. Also da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss also die Betten oft beziehen und immer gut sauber machen. Und also Hausstaub, ja, da kriege ich halt so ein bisschen Atemprobleme, ne? Atemprobleme. Okay. Haben Sie noch etwas Allergien? Nee, sonst kann ich eigentlich alles vertragen, ja. Okay. In Ihrer Familie gibt es bestimmte oder wichtiges Erkrankungen, Ja, besonders das Ihrer weiß ich halt. Vater. Alle haben, also mein Vater hatte auch schon diesen Alterszucker und bisschen hohen Blutdruck. Und einer meiner Brüder, der hat auch den Alterszucker, genauso wie ich. Und der andere Bruder, da weiß ich, dass, also der ist aber ja ein bisschen jünger noch, der hat nur gesagt, dass er eben hohen Blutdruck hat. Und das hatte eben mein Vater auch. Ja, das scheint so, ja, in der Familie zu sein. Ist Ihre Mutter gesund? Nein, die lebt natürlich auch schon lange nicht mehr. Ah, es tut mir leid zu hören. Ja gut, ich bin 76, ja. Wie alt müssten meine Eltern sein? Also es ist ja nicht erstaunlich, dass die heute nicht mehr leben. Okay, wissen Sie, woran Ihre Mutter gestorben? Ja, die haben damals gesagt, das wäre irgendwie ein Herzproblem gewesen, dass die also ja, sowas wie einen Infarkt gehabt hat oder sowas, aber was da wirklich genau war, kann ich gar nicht sagen. Okay. Frau Krämer, sind Sie vollständig geimpft wegen besonders Kinderkrankheit oder Covid-19? Na, Kinderkrankheiten ist ja schon eine ganze Weile her, ne? Also als Kind bin ich schon richtig geimpft worden. Und ja, was ich jetzt auch gemacht habe, natürlich, als diese große Corona-Geschichte war, da habe ich mich mehrfach impfen lassen. Das hat man ja den alten Leuten empfohlen. Und ja, zur Grippeimpfung gehe ich eigentlich auch jedes Jahr. In letzter Zeit waren Sie im Ausland? Im Ausland? Nee, also ich bin schon ewig nicht mehr weit verreist. Ich war immer nur zu Hause oder eben hier so Freunde besucht, Kinder besucht, aber im Ausland war ich nicht. Treiben Sie regelmäßig Sport oder? Naja, in meinem Alter. Also was ich tatsächlich noch mache, ich gehe einmal in der Woche, gehe ich zum Square Dance. Das ist so, dass man in so einer Reihe tanzt und das macht viel Spaß und man ist unter Leuten und bewegt sich so ein bisschen nach Musik und man muss ein bisschen sich konzentrieren. Das tut mir ganz gut, ja. Ja, sehr gut. Frau Kramer, sind Sie verheiratet? Ich bin schon lange verwitwet. Haben Sie Kinder? Ja, wir hatten drei Kinder, aber die sind natürlich jetzt schon alle erwachsen und die leben auch nicht alle hier in der Stadt. Ein Kind lebt hier in der Stadt, die anderen sind auswärts und ja, aber ich sehe die hin und wieder. Aber ich lebe alleine, ne? Frau Krämer, vermute ich, dass Sie Rentner, aber früher, Ja, ich bin schon lange im Ruhestand, ja. was hat Sie gemacht früher? Was ich vorher gemacht habe, ich war im Finanzamt tätig. Finanzamt. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben Alterszuckerkrankheit. Ja, also diesen Alterszucker, ne? Seit wann haben Sie diese Krankheit? Aber das hat man, glaube ich, so vor 15 Jahren, 15, 20, ja, ist schon lange eigentlich. Ja, also ich denke mal, ja, also wenigstens 15 Jahre schon. Außer Zuckerkrankheit, leiden Sie an andere Ja, ein Krankheiten? bisschen hohen Blutdruck habe ich natürlich auch, ja. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Ach, auch schon so. Ja, seit ich so Mitte 50 bin, das fing alles so an mit den Wechseljahren. Ja, da wurde alles schlechter. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Na, als Kind habe ich natürlich die Mandeln rausbekommen und dann, was ist denn nochmal? Ja, dann hatte ich mal am Ellenbogen hatte ich so einen Schleimbeutel, aber das war nur so eine kleine ambulante Operation. Da konnte ich danach wieder nach Hause. Welche Medikamente nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf? Also regelmäßig nehme ich das Metformin halt morgens und abends. Und dann habe ich noch für den oder gegen den hohen Blutdruck habe ich noch Ramipril. Dann nehme ich morgens aber nur eine Tablette. Also so ganz wild ist es nicht mit dem Blutdruck. Wissen Sie Dosierung mit Metformin und Ramipril? Weil Metformin, das ist 1000. 1000 Milligramm und Ramipril. Ramipril 5 ist das, glaube ich. Morgens. Okay. Frau Kramer, ich bin mit meinen Fragen fertig. Ich möchte kurz Zusammenfassung machen. Sie haben seit ungefähr 2 Tagen besonders linksseitige Rückenschmerzen und bisschen Bauchbereich und sehr häufig Wasser lassen, Ich muss sehr häufig Wasser lassen, ja. Brennende Wasser lassen haben Oh, Sie das schmerzt, ja. und auch Ihren Wasserlassen Farbe ist bisschen dunkel. Der Urin, ja, der ist dunkel, Urin ist genau. dunkel und stinkt Ja, riecht schlecht. übel. Und Sie haben Fiebriggefühl, aber Sie haben nicht gemessen Ihren Körpertemperatur. Genau, das ist richtig, ja. Und ja, ist Ihnen übel oder schwindelig? Also übel ist mir, ja, aber schwindelig eigentlich nicht, nee. Aber ich muss mich jetzt nicht übergeben oder so. Nicht, dass ich. Also eigentlich ist das nur so ein, ja, so ein allgemeines Schwäche- und Krankheitsgefühl, so, ne? Haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln im Bein? Nein, nein, nein, nee, sowas habe ich nicht. Okay. Haben Sie bemerkt, Ihren Hautfarbe Veränderungen im betroffenen Bereich besonders? Also habe ich jetzt nicht hingeguckt, aber also ich glaube nicht, dass die Haut eine andere Farbe hat. Nein, nein. Okay. Möchten Sie etwas hinzufügen, Frau Na, ich Krämer? will jetzt natürlich nur wissen, wo das herkommt und was man dagegen tun kann, vor allen Dingen natürlich, ja. Ja, Frau Krämer, ich vermute, dass Sie eine Harnweginfektion haben. Aber es ist sehr früh, etwas genau zu sagen. Dann werde ich Sie körperlich untersuchen, danach Blut- und Urinprobe abnehmen Ah ja, und ein paar andere Untersuchungen, zum Beispiel Bauchultraschall, durchführen. Der Ultraschall, das ist ja nicht schmerzhaft, ne? Ja, Ultraschall ist keine schmerzhafte Untersuchung und hat keine Strahlen. Ja, das ist gut, ja. Ja, ja. Und da kann man auch schon was sehen, meinen Sie? Ja, danach, wenn alle Informationen vorliegen, werde ich Ihnen Schritt für Schritt informieren. Okay. Bitte legen Sie auf die Liege, ich komme gleich. Ja, okay, dann lege ich mich da schon mal hin. Gut, ja, danke. Okay. Sie sind hervorragend in der Zeit. Ja, gerade ist die Uhr abgelaufen. Sehr gut. Okay, möchte jemand noch was fragen? Frau Kremer, ist Ihnen einen vaginalen Ausfluss aufgefallen? Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Nein. Okay. Haben Sie auch eine Nierensteingeschichte? Früher schon mal? Nee, habe ich noch nie gehabt. Okay, danke. Frau Krömer, haben Sie erbrochen? Nee, habe ich aber auch gerade gesagt. Ne? Er hat ja nachgefragt nach Übelkeit und Schwindel. Und da habe ich gesagt, ja, Übelkeit habe ich ja vorhin schon gesagt. Und aber ich musste mich nicht übergeben, ich musste nicht erbrechen. Danke. Ich hab das akustisch nicht gehört. Ja, haben Sie Veränderungen beim Stuhlgang bemerkt? Naja, also ich habe normalerweise immer ein bisschen Verstopfung und da muss ich auch hin und wieder mal Medikamente nehmen. Aber das ist jetzt in diesem Zusammenhang ist nichts anders beim Stuhlgang. Okay. Aber wenn man ehrlich ist, hat wahrscheinlich jede Frau irgendwann mal Blasenentzündung gehabt, ne? Und kennt das. Aber also jetzt so die mit solchen Schmerzen, das hat sie noch nicht gehabt. Ihr Mikro ist an. Guten Abend, Frau Oberärztin. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen und möchte Ihnen diesen Fall kurz vorstellen. Ja, natürlich. Wen haben Sie denn? Können Sie ein bisschen näher ans Mikro? Ich höre Sie ein bisschen schlecht. Ja. Okay. Ja, Danke. es geht um Frau Natalia Kramer, die 76-jährige Patientin, geboren am 4.8.1940. Sie ist 1,78 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Sie stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Tagen. Seit 2 Tagen progredienter linksseitige Flankbereich Schmerzen. Außerdem Vor, stellte sich vor, stellt sich ne? vor, die Schmerzen strahlen linksseitige Oberschenkel aus. In den linksseitigen In Oberschenkel, der linksseitigen Oberschenkel aus. Die Schmerzen sind stickend, ziehend und krampfartig. ja, Schmerzintensität liegt bei 6 bis 7 von 10 Oh auf ja, einer numerischen Skala. Es gibt keine bestimmte Auslöser. Sie hat Polyarthrie, Dysurie, Fatigue und Schüttelfrost. Sie hat Fiebriggefühl, aber nicht gemessen ihren Körpertemperatur. Und auch berichtete sie, dass ihr Urin ist ein bisschen dunkel und stinkt. Oh ja. Ja, sie muss jede Stunde auf die Toilette gehen, Oh ja. und auch Nacht jede 2 Stunden muss sie auf die Toilette gehen. Aber nur jetzt, sonst normalerweise nicht, ne? Ja, seit 2 Tagen Naja, hat okay. sie diese Beschwerden. Außerdem, sie hat Nausea, aber musste sie nicht Emesis Musst du dich nicht übergeben oder sie, übergeben. ja, beschreibt keinen Emesis. Fragen nach Atemnot, Husten, schwindelig, Hautfarbe Veränderungen, neurologisches Symptome wurden verneint. In der Vegetativ Anamnese gab sie an, dass sie seit 2 Tagen wegen dieser Beschwerden Inappetenz und Insomnie. Ja. Sie hat gegen Hausstaub allergisch. Es Sie äußert ist sich, allergisch, ne? ist allergisch Sie ist auf allergisch oder hat eine Allergie? wegen dieser Allergie. Es äußert sich mit Atemprobleme. Sie hat keine bestimmten Unverträglichkeiten. Der Impfstatus ist aktuell. Reiseanamnese ist unauffällig. Als sportliche Aktivitäten tanzt sie einmal pro Woche. In einer Gruppe. Ah ja, sehr schön. In der Familienanamnese, ihr Vater leidet an Diabetes mellitus Typ 2 und arterielle Hypertonie. Ihre Mutter wegen einem Myokardinfarkt, hochwahrscheinlich einem Myokardinfarkt, gestorben. Sie hat 2 Brüder, von denen einen hat Diabetes mellitus Typ 2 und anderen leidet an arterielle Hypertonie. In der Noxen-Anamnese, sie ist Raucherin seit ungefähr 15 Jahren. 15. 15 Jahren halbe Schachtel pro Tag geraucht, und davor raucht sie ein Schachtel pro Tag, Oh ja. ungefähr 35 Jahren. Sie trinkt Abends Technik Rotwein und mit einem Feiern oder Freunde treffen, ein Glas Bier. Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist verwitwet, hat drei Kinder, sie wohne allein. Ah ja, okay. Ja, die Kinder sind wahrscheinlich erwachsen, ne? Ja, sie hat drei erwachsene Kinder. Sie ist derzeit Rentner. Früher hat sie als Finanzamt tätig. Beim Finanzamt, ne? Also sie war Angestellte im Finanzamt, ne? Ja, Das Finanzamt ist ja eine Behörde. an Finanzamt Angestellte tätig. An Vorerkrankungen leidet sie. Diabetes mellitus, leidet sie an Diabetes mellitus Typ 2 ungefähr 20 Jahren und leidet sie an Arterialhypertonie ungefähr 25 Jahren. Wurde bei ihr als Kindheit eine Tonsillektomie durchgeführt und eine Ellenbogen Bursitis wegen einer Ellenbogen Bursitis eine ambulant Operation durchgeführt. Ah ja, okay. Aber das war nicht in der Kindheit, ne? Ja. Sie nimmt regelmäßig Metformin 100.000 Milligramm morgens und abends. Und Ramipril 5 Milligramm morgens ein. Ja, Frau Oberärztin, aufgrund der Anamnese, ich gehe von einer Pielonephritis aus. Was könnte es differenzialdiagnostisch noch sein? Differentialdiagnostisch kommen Cystitis, Diskusprolaps oder Nierensteine. Ah ja, Nierensteine, ja. Oder Nephrolithiasis, ja. Ja, das kommt in Frage. Was machen Sie diagnostisch mit der Patientin? Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich die Patientin zunächst körperliche Untersuchung, Vitalparameter, Parameter gemessen. Ja, und worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung besonders? Bei der körperlichen Untersuchung achte ich, ob Abwehrspannung, Prostatschmerzen, Druckschmerzen vorhanden sind oder in den Flankbereich eine Druckempfindlichkeiten vorhanden sind. Ja, genau. Gut, und wonach schauen Sie noch? Dann werde ich die Patientin Blut abnehmen und Urinprobe prüfen. Welche Parameter lassen Sie labortechnisch bestimmen? Ja, dabei würde ich Blutbild, Entzündung, Parameter, CRP, BSG, Nierenwerte, Leberwerte und Glukoswerte. Ach ja, weil sie Diabetikerin ist, ja, genau. Und auch im Urin werde ich Urin Kultur veranlassen. Ja, was lassen Sie im Urin untersuchen? Im Urin Untersuchung zunächst Mikroskopie, danach Urinkultur Ah, werde ich okay, beides. lassen. Und Gut, wie geht's dann weiter, wenn Sie die Laborsachen auf den Weg geschickt haben? Was kommt dann? danach werde ich Operativmaßnahmen durchführen. Ja, und was liegt da als Besonders erstes? Abdomensonografie Ja. oder ich kann sagen, besonders Harnweg-Sonografie. Ah ja, okay. Und gegebenenfalls verdiği ich CT-Abdomen ohne Kontrast durchführen Ja, okay, oder gut. Röntgen. Wenn sich jetzt Ihre Vermutung bestätigt, was wäre denn für Sie die angemessene Therapie? Was meinen Sie? Ja, sie hat keine Fieber, aber sie hat Fiebriggefühl. Vielleicht hat sie eine Pyelonephritis. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose als Pyelonephritis bestätigen, werde ich die Patientin stationär aufnehmen, danach Venenzugang legen und ausreichende Flüssigkeitszufuhr und als symptomatische Therapie Analgetikum, Genau. Antispasmatikum, Genau. Antipyretikum und Antibiotikum Ja, also richtig verabreichen. ordentlich Medikamente, ja. Gut. Ja, gut, dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was die Untersuchungsergebnisse sind für die Frau Krämer. Und wenn Sie die tatsächlich stationär aufnehmen, gucken wir heute Abend oder sonst im Zweifel morgen, gucken wir uns die Patientin nochmal an und schauen dann, wie es ihr nach den ersten Maßnahmen geht. Okay, gut. Ja. Ja, und auch nach dem Kulturergebnisse Ja. vorliegen, werde ich kalkulierte Antibiotherapie Ach, dann haben wir durchführen. eine erregerpassende. Ja, sehr Erregerpassende schön. Antibiotikum. Ja. Gut, Herr Dr. Attisch, das war ja ein Heimspiel für Sie, kann man sagen. Sie waren in Ihrem Fachgebiet zu Hause. Ja. Ja, da kann man, ich weiß es ja nicht vorher, ne, was passiert. Ja, es war für Sie natürlich insofern ein leichtes, aber Sie haben sich auch so wirklich bravourös geschlagen, muss ich sagen. Was mir sehr gut gefallen hat, dass Sie schon gleich von Anfang an sehr, also einmal haben Sie die Patientin nett angesprochen, eine Winzigkeit. Ich habe einige persönliche Fragen. Da zucke ich immer so ein bisschen zusammen. Persönliche Fragen sind in unserem Sprachgebrauch so private Fragen, ja? Also eine persönliche Frage, was weiß ich, so. Ja, was wären das? Sexuelle Vorlieben oder sowas? Ja, das wäre was sehr Persönliches. Ja, Das wäre und das besser. andere, ich habe Fragen zur Person. Ja, das ist was anderes. Persönliche Fragen sind eher so private Fragen. Ne? Ich habe erstmal ein paar Fragen zur Person. Ja, Oder das ist, das ist ein personiert winziger dann. sprachlicher Unterschied. Und oder persönliche Daten, Persönlich ja, das lassen. passt auch, ja. Ich habe ein paar Fragen zu Ihren persönlichen Daten. Das kann man natürlich auch machen, ja. Aber wie gesagt, persönliche Fragen, das ist so ein bisschen privat. Ja, gut. Aber ansonsten war das wunderbar, weil Sie die Patientin sehr schön angesprochen haben immer. Und was mir super gut gefallen hat, Sie haben wirklich eine vorbildliche Variation an Frageanfängen gehabt. Ist Ihnen aufgefallen? Haben Sie bemerkt? Also dieses ewige haben Sie, haben Sie, haben Sie, haben Sie absolut vermieden. Und das war super. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Von Anfang an hatte ich ja so ein bisschen die Probleme, dass Sie sehr leise sprechen. Aber das kommt natürlich auch, das kommt sehr ruhig und sehr fokussiert rüber. Und ich hatte zwar so von der Akustik manchmal Probleme, sie zu verstehen oder musste sehr genau hinhören, aber diese sehr ruhige Art kommt halt so beim Patienten gut an. So, ich fühlte mich gut aufgehoben, dass sie eben ja nicht laut waren und so unaggressiv gefragt haben. Ja, das war sehr angenehm. Und jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben? Nee, da war nichts. So, und dann kam ja, was ich ein bisschen ungewöhnlich fand, das war ihre Reihenfolge, dass sie erst die Familienanamnese gemacht haben und dann nach den Vorerkrankungen und den Medikamenten gefragt haben. Das ist ja, es ist so ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise fragt man ja nach den Vorerkrankungen unmittelbar nach der vegetativen Anamnese. Das ist so zumindest das Muster, was ich kenne, dass man dann sagt, ja, was weiß ich, das und das sind jetzt Ihre akuten Beschwerden und gibt es denn bei Ihnen Vorerkrankungen? Nehmen Sie Medikamente und erst danach ist so im üblichen Ablauf die Frage nach familiärer Anamnese und dann auch nach sozialer Anamnese. Ne? Aber das kann natürlich sein, dass das in Stuttgart unüblich ist und dass die eine andere Reihenfolge haben. Es ist mir nur aufgefallen, sowohl beim Fragen als auch nachher beim Arzt-Arzt-Gespräch, da haben sie es ja entsprechend analog auch gemacht. Ne? Gut, dann Arzt-Arzt-Gespräch war auch genauso schön ruhig, genauso konsequent und ja, natürlich. Also dieser Patient oder diese Patientin konnte Ihnen ja nichts vormachen, weil das nun wirklich gerade Ihr Fachgebiet ist. Sie wussten genau, was mit der los ist. Und Sie haben dann ja auch der guten Ordnung halber, haben Sie sie ja auch noch gefragt, ob sie Herz- oder Atembeschwerden hat. Aber genau genommen wussten Sie ja eigentlich von vornherein, wo die Reise hingeht. Ja, das war ja ein offenes Geheimnis für Sie. Gut. Dann ist nur auch wieder so eine winzige oh Gott, das rede ich schon selber um, Entschuldigung, eine sprachliche Ungenauigkeit. Die Frage nach schwindelig. Nee, die Frage nach Schwindel. Ne? Also da, ich habe sie auch ein paar Mal korrigiert bei so Kleinigkeiten. Da merkt man dann, dass sie beim Freiformulieren nicht ganz so sicher sind wie beim Fragestellen. Aber ich denke mal, das sind ja kleine sprachliche Geschichten, die auch ja so ein bisschen dazugehören. Also das ist ja auch, wenn jemand nicht ganz perfekt spricht, das hat ja auch einen gewissen Charme, muss man sagen. Und ja, genau, sie machen auch manchmal diese Satzstellung, ja, wie das praktisch fast alle Nicht-Muttersprachler machen, dann wir schauen nach ihrem sowieso oder so, ja. Also, dass das Verb eben dann nicht an zweiter Stelle steht. Ja, aber also das ist einfach eine Kleinigkeit, aber ich habe das jetzt also überhaupt nicht aufregend gefunden. Und natürlich waren sie goldrichtig mit ihrer Pyelonephritis und auch mit dem ganzen Untersuchungen, was mir, ja, es ist so ein Klassiker. Sie haben Druckschmerz gesagt, Klopfschmerz, ne? Klopfschmerz im Rücken. Das ist so der Klassiker, wo man nachfragt. Und das sollte man vielleicht noch mit erwähnen. Aber eben perfekt, ja, Blutuntersuchung, Urinstatus und Urinkultur. Ja, was wollen wir mehr? Ja, und Therapie natürlich auch genauso, ja, wie Sie es gesagt haben. Wunderbar. Also gehen Sie mit gutem Gefühl entspannt ins Wochenende und dann auch in Ihre Prüfung. Also selbst wenn Sie keinen urologischen Fall kriegen, wird Ihnen, glaube ich, nicht viel passieren. Ja, gut. Ja, ein vorbildliches Gespräch heute Abend. Ich denke, haben alle auch viel mitbekommen und viel daraus lernen können. Herzlichen Dank allen, die wieder mitgemacht haben, zugehört haben. Ich wünsche Ihnen allen jetzt einen netten Abend und ein schönes Wochenende, wenn es dann soweit ist. Und wir sehen uns sehr gerne am Dienstag wieder.